die Beisetzung von zwei jugendlichen Rebellen oder soll man sagen zwei rebellischen Jugendlichen in einem Dorf in der Nähe von Srinagar Ende des vergangenen Jahres geriet zu einer Massenkundgebung gegen die indische Herrschaft in diesem Teil Kaschmirs. Tausende begleiteten die Särge der beiden 14- und 16-Jährigen, die während einer Razzia gegen Separatisten von indischen Sicherheitskräften getötet wurden. Die Dorfbewohner und viele Jugendliche aus der ganzen Region demonstrierten ihre Unterstützung für die gegen Indien kämpfenden Rebellen. In dem von Indien verwalteten Teil der Region leben vorwiegend Muslime. Immer wieder kommt es zu Gewalt zwischen Sicherheitskräften und militanten Gruppen, die eine Abspaltung Kaschmirs vom mehrheitlich hinduistischen Indien erreichen wollen. Indien und Pakistan streiten seit 1947 um die Herrschaft über die Region. Seitdem sind bereits zwei Kriege darüber geführt worden und an der Grenzlinie kommt es fast täglich zu kleineren Gefechten. Immer mehr Jugendliche schließen sich offenbar den Separatisten an, denn politischer Widerstand, also offene Kritik an der indischen Herrschaft und den Sicherheitskräften, wird nicht zugelassen, klagt Kuram Parvez, der Programmkoordinator der Zivilgesellschaften im autonomen Bundesstaat Jammu und Kaschmir. What we have seen is that government of India has completely blocked. In den vergangenen Jahren konnte man beobachten, dass die indische Regierung jeden Raum für politische Betätigung komplett blockiert hat. Die Menschen hier haben keine Hoffnung mehr, kein Vertrauen in das indische System, die Regierung und in die Justiz. Vor allem die jungen Leute sind frustriert und fühlen sich in die Ecke gedrängt. Viele wurden misshandelt und gefoltert. Die Regierung will keine politische Diskussion über das Thema Kaschmir zulassen und duldet keinen Widerspruch. Den jungen Leuten bleibt dann nur noch der Weg in die Militanz. Demonstrationen gegen die indische Herrschaft eskalieren regelmäßig zu schweren Straßenschlachten zwischen den jugendlichen Kaschmiris und den indischen Sicherheitskräften. Die einen werfen Steine, die anderen schießen mit Tränengas und Gummigeschossen, manchmal auch mit scharfer Munition. Der 16-jährige Saqib Bilal Sheikh und sein 14-jähriger Freund Mudassir Rashid Parai waren bei dem Feuergefecht zwischen den Sicherheitskräften und den Separatisten Ende Dezember vergangenen Jahres offenbar im falschen Moment am falschen Ort gewesen. Die beiden Mannschaftskameraden vom Fußballclub Shalimar hatten sich, ohne dass ihre Familien etwas davon bemerkt hätten, mit den Separatisten solidarisiert. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Zeid Raad al-Hussein veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in Kaschmir und warf den indischen Sicherheitskräften vor, exzessive und widerrechtliche Gewalt gegen Demonstranten anzuwenden.